Schlusswort. Bleibt uns noch genug Zeit, unser Überleben zu sichern? Noch haben wir es in der Hand. Wir wissen, wie es geht. Wir verfügen über die erforderlichen Technologien und kennen die notwendigen politischen Maßnahmen. Dabei ist es mittelfristig sogar billiger, möglichst bald etwas gegen den Klimawandel zu unternehmen, statt die erforderlichen Maßnahmen immer weiter zu prokrastinieren. Besser noch verdeutlicht folgendes Zitat eines befreundeten Klimaaktivisten in Form einer treffend provokativen Fragestellung das gegenwärtige Dilemma aus drohendem Klimakollaps und politischer Handlungsstarre. Sind wir schlauer als eine Bakterienkultur in einer Petrischale, die so lange weiter wächst, bis sie ihren Nährboden komplett aufgebraucht hat und dann zugrunde geht? Martin Hook. Es gibt Meinungen, dass ein sozialer Kipppunkt den Durchbruch bringen könnte. Wir sehen dies sehr ähnlich, denn die gegenwärtigen Werkzeuge der Regierung werden das Problem nicht schnell und nicht effektiv genug lösen. Wenn überhaupt, sind gravierende Veränderungen innerhalb kurzer Zeit nur durch eine kritische Masse innerhalb der Gesellschaft möglich, die sich für einen Systemwechsel in der Klimapolitik einsetzt. Die erforderliche Dynamik kann allerdings nur in Gang kommen, wenn die Menschen davon überzeugt sind, dass es eine wirkungsvolle und zugleich gerechte Alternative zu den weitestgehend unzureichenden Maßnahmen der Politik gibt und dass jeder Einzelne angesichts der Größe des Problems dennoch einen entscheidenden Teil zur Lösung beiträgt. Unser Appell an die Bürger: Die Rolle der Politik ist die, als Vertreter des Volkes zu handeln. Fordern Sie als Bürger deshalb selbstbewusst die Umsetzung effektiver und gerechter Klimapolitik von unseren Parlamentariern. Fordern Sie ein System, welches das Steuerungspotenzial für Klimaschutz komplett in die Hände aller Bürger legt und bewirkt, dass jeder von uns nicht nur Teil des Problems ist, sondern auch zu einem entscheidenden Teil der Lösung wird. Konfrontieren Sie beispielsweise Ihren Wahlkreisabgeordneten mit Ihrer Unzufriedenheit über die gegenwärtigen, unzureichenden Maßnahmen zur Begrenzung der Erderwärmung auf die in Paris vereinbarten 1,5 Grad. Weisen Sie auf die bessere Alternative hin, mit dem ECO das Klimaziel zuverlässig und punktgenau zu erreichen. Unser Appell an die Industrie: Verschließen Sie sich nicht gegen den Mehraufwand, einen weiteren buchhalterischen Posten zu verwalten. Sie produzieren für den Konsum der Bürger und diese Prozesse sind immer noch viel zu sehr auf Basis kohlenstoffhaltiger Energieträger ausgerichtet. Solange der Verbraucher nicht weiß, mit welchen ökologischen Folgekosten sein Konsum verbunden ist, kann er auch keine sinnvollen Kaufentscheidungen treffen. Fördern Sie daher Bestrebungen, klimafreundliche Entscheidungen zu ermöglichen, indem eine kontingentierte Kohlenstoffressourcenwährung als durchlaufender Posten für die Industrie eingeführt wird. Unser Appell an die Politik: Sagen Sie den Menschen ehrlich, dass wir noch immer nicht auf einem guten Weg sind, die Klimakrise zu lösen, dass die bisherigen Maßnahmen nicht schnell genug, nicht effektiv genug und vor allem nicht gerecht funktionieren. Sagen Sie den Leuten endlich, dass es mit ein bisschen kürzer Duschen, mehr Fahrradfahren und ein wenig Verzicht nicht getan sein wird. Klären Sie die Bürger über die wahren Dimensionen des Problems auf, dass es breitbandiger Emissionseinsparungen über alle Sektoren im Bereich von 80% bedarf, um das Klimaziel noch zu erreichen. Haben Sie den Mut, Geschichte zu schreiben. Seien Sie die Partei, die sich als erste effektive Klimapolitik auf die Fahne schreibt. Setzen Sie sich dafür ein, dass Ihr Land Teil dieser Kohlenstoffressourcenwährungsunion wird. Unsere Zivilisation hat das wissenschaftliche Verständnis über die Vorgänge und Ursachen des Klimawandels. Wir haben auch die technischen Möglichkeiten, um etwas daran zu ändern. Und wir verfügen über die notwendigen ökonomischen Ressourcen, um die erforderlichen Maßnahmen umzusetzen. Was uns allerdings noch fehlt, ist der politische Wille. Deshalb wollen wir mit diesem Hörbuch das Modell der Klimawährung ECO für möglichst viele Menschen publik und begreifbar machen, um dadurch einen sozialen Kipppunkt auszulösen und darüber den notwendigen Veränderungsdruck auf die Politik auszuüben. Schließen möchten wir mit einem Zitat des Philosophen Arthur Schopenhauer: Meistens belehrt uns erst der Verlust über den Wert der Dinge. Arthur Schopenhauer. verbunden mit der tiefen Hoffnung, dass es nicht erst des Verlustes unserer Lebensgrundlage bedarf, um deren Wert schätzen zu können. Lasst uns aktiv die Zukunft lebenswert gestalten, statt sie nur zu erdulden. Mit ganz viel Zuversicht, Jens und Angela Hanson. Sie hörten Exit-Strategie Klimawährung Eco. Mit persönlichen Emissionsbudgets das Klimaziel erreichen. Die dazugehörige Printausgabe und das kostenlose E-Book sind im Ökom-Verlag erschienen.